Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Entschuldigung. Heuschnupfen? Eigentlich schon, ja, das dieses Jahr, aber jetzt ist es ruhig. Nee, einfach so spontan aus Freude. Ah. Aus Freude. Okay. Jetzt kommen die ganzen Sammelklagen auf Facebook zu. Ja, aber hallo, also ich finde es nur faszinierend. Also Facebook-Aktien so hoch und dann stürzen sie ab. Ja, es war klar, oder? Ja, logisch. Sicherlich. Also ich hätte jetzt mal vermutet, dass es sich ein bisschen länger hochschraubt noch. Aber es war ja schon am Emissionstag so, dass die Banken irgendwelche Stützkäufe gemacht haben, dass es nicht sofort abschmiert, dass sie da noch ihren Reibach machen können. Und es hat ja technische Pannen gegeben. Technische Pannen, genau. Ja, ja. Ich meine, dass dort der Herr Zuckerberg sagt, danke für die 20 Milliarden oder was das da waren. Und alle anderen, die dort investiert haben, die haben ja da durch den Stapellauf im Prinzip ihr Geld eingefahren. Und was hinterher die Aktie macht, ist ja eigentlich egal, ne? Das spielt dann keine Rolle mehr. Er hat ja auch geheiratet und er ist jetzt eh versorgt. ja, wo ist da der Zusammenhang? Ja, einfach so nach dem Motto, Facebook ist online erfolgreich, jeder so und so viel der Mensch nutzt es. An der Börse ist es auch. Mein Geld habe ich vorher schon privat rausgenommen, die paar Millionchen. Ich muss nicht mehr arbeiten gehen. Siehst du selber auch irgendwie Zahnarztfrau, irgendetwas in diese Richtung? So viel ich gehört habe, also. Aber die meisten Leute kapieren doch eigentlich gar nicht, dass Aktien virtuelles Geld ist. Also das Geld hat er ja da gar nicht. Also er hat weder. Eben deshalb hat er es ja vorher schon ein paar Millionchen rausgenommen. Ja, wo raus? Von was? Ich aus dem Zeugs, wie sagt man? Aus dem Kapital. Ja, aber sie haben ja so rückläufige Einnahmen. Also Facebook ist ja nicht mehr so gut. Also sie haben ja auch geschrieben, dass ja diese börsenmäßig das Ganze, wenn das so weitergehen soll, dann müssen sie ja mehr Gewinn machen. Und das machen sie ja nicht. Sie machen immer weniger Gewinn. Ja, aber Moment. Wenn du am Tag X, wo du an die Börse gehst, ein Aktienpaket von 20 Milliarden hältst und das dann hinterher nur noch für 10 Milliarden verkaufen kannst, dann schreist du natürlich, wie schlecht dir es geht, oder? Ja. Also wenn man so, gut, man kann jetzt natürlich ein Spendenkonto für den Herrn Zuckerberg aufmachen über PayPal und kann jeder gern da einen Euro oder einen Franken in spenden, weil es ihnen ja so schlecht geht. Mhm. Aber ja. Das Geld besitzt er ja nicht. Vorher und nachher hat kein Geld. Das ist komplett virtuell und das würde er erst kriegen, wenn er es wirklich verkaufen würde. Ja, Moment. Also erstens einmal, der hat garantiert nicht für Umme gearbeitet die letzten Jahre. Also dafür sind amerikanische Manager nicht bekannt, dass die da zum Nulltarif arbeiten. Okay. Außer sie heißen Jobs. Ja. Ja, aber er hat ja auch ein Flugzeug gehabt und so weiter. Ja, naja. Ja, gut. Da kannst du mal davon ausgehen, dass der nicht am Hungertuch genagt hat. Und wie gesagt, wenn du ein Haus hast, dann hat das einen gewissen Wert. Und bei den Aktien, das hat auch nur einen virtuellen Wert, wenn du es so siehst. Ja. Bei den Aktien ist es halt so, der Wert kann ziemlich stark schwanken. Wie wir letztens gesehen haben, ist das bei Häusern auch so. Ja, richtig. Also. Schwieriges Thema. Also Aktienmarkt ist so ein schwieriges Thema. Das ist eine Welt für sich und ich weiß nicht. Ja, aber ich meine, was kratzt es? Eben, er ist da gut abgesichert, wie ich ja gesagt habe. Was jetzt mit Facebook passiert, das ist vom Prinzip her, es ist durch. Seine Millionchen wird er da so drin haben, dass wenn was passiert, irgendwo abgesichert sind, sie auch vor dem Konkurs im schlimmsten Fall abgesichert werden, auch wenn Facebook total wegen irgendwelchen Datenschutzpannen, weiß ich was, zugrunde gehen würde, der ist abgesichert fürs Leben. Das meinte ich vorher. Frau hat er jetzt auch. Muss nicht mehr im Nachhinein dann, wenn er pleite ist, noch eine suchen gehen, sondern hat jetzt wahrscheinlich eine gute abgekriegt. Das ist aber, oh wow. Die sicherlich nicht aufs Geld. Nee, ich meine, der hat ausgedient. Was soll der noch machen? Ja, aber hat eigentlich so ein Mensch noch eine Vision? Weil wenn er quasi ja schon jetzt nahezu jeden Menschenbürger, bis auf wenige Ausnahmen, die sich dagegen weigern, Facebook übernommen hat und seine Firma jetzt da aktienmäßig aktiv ist, der hat ja eigentlich keine Träume mehr, oder? Also ist eigentlich schlecht, oder? Wenn du quasi alle deine Sachen erreichen konntest, dann wird es schwieriger, persönlich. Denke ich auch weniger. Und auch Entweder hat er da noch ein paar coole Ideen, die irgendwann dann in den nächsten Monaten, Jahren kommen mit der ganzen Facebook-Geschichte, und sonst wird er irgendwann sich mal ein bisschen mehr zur Ruhe setzen und vielleicht was Neues starten. Ich meine, du hast ja gesagt, dass eben, dass die Werbeeinnahmen zurückgegangen sind. Sie haben sich, ist noch nicht lange her, haben sie sich diejenige geholt, die bei Google die AdWords so zum enormen Erfolg gebracht hat. Und die arbeitet ja jetzt für Zuckerberg, also für Facebook. Und ich glaube, also ich traue das der zu, dass die da noch ein bisschen was rausholen werden. Schwierig wird es im Mobile-Bereich, weil auf den iOS, auf den Android und auf den Windows Phone Apps hast du ja keine Werbung drin. Und da bin ich gespannt, wie sie es da lösen, weil es gehen doch einige Millionen im Tag über so eine App online und nicht über den Browser. Ja, da können sie ja nicht beginnen, einfach nach jedem dritten Beitrag von einem Freund von dir irgendwelchen Werbung einzublenden. Das würde den Nutzen auch komisch aufstoßen. Da müssen sie sich einen anderen Weg suchen. Und da hat er jetzt begonnen mit dem, quasi mit dem Facebook-eigenen, der Facebook-eigenen Währung. Credits, oder wie die heißen. Credits, genau, irgendetwas. Und da glaube ich, da wird er noch einiges reißen. Und vor allen Dingen, ich meine, sie haben jetzt ihre eigene Währung, sie haben ihre eigenen Gesetze, ihr eigenen Pass haben sie jetzt auch schon. Was fehlt jetzt noch zum vollständigen Staat? Diktator. Den haben sie ja eh schon. Regierung mit dem Management quasi auch. E-Mail-Adresse haben sie auch. Ja, die eigene Police und das eigene Militär würde jetzt noch fehlen. Aber gut. Cybermilitär, warum nicht? Mal so schnell Google Plus kaputt machen. Sie haben ja unter Facebook haben sie ja viele tausende Moderatoren, die ja auch Zensur betreiben und so. Also wenn du da was Das schreibst. Wäre dann die Polizei, ja. Genau. Richtig. Also, aber im Prinzip ist es doch so, dass diese großen Firmen immer mehr die Rolle des Staates übernehmen, oder? Früher hieß es in Europa, die und die Sachen sind im Datenschutz Sache bei uns. Und heutzutage sagt Facebook und Google, nö, finden wir nicht gut, machen wir anders. Wir dürfen das. Sie bleiben störrisch und sie kriegen es meist durch. Das. Genau. Ja? Ich denke mal, das Problem ist, weil du sagst, keiner macht was, weil da so viele Leute drin hängen, die da selber das Ding benutzen, also die ganzen Marketingleute, die ganzen Politiker und so weiter, oder die ganzen 0815 Personen, die einfach Facebook benutzen, die sehen das als Instrument, wo sie sich miteinander austauschen können, wo sie auch über länderübergreifend irgendwelche Freunde sich vernetzen können, was ja eigentlich von der Grundidee eigentlich ziemlich gut ist. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber wenn das dann ins Negative ausartet und du da deine Privatsphäre abgegolten bekommst oder gestohlen bekommst, dann ist es denen, glaube ich, doch auch trotzdem egal, weil sie haben ja so viel, in Anführungsstrichen, Positives dadurch, dass der Rest eigentlich unrelevant ist. Und das ist eigentlich schade, oder? Das hatten wir in Deutschland, glaube ich, schon mal irgendwann. Und da haben alle Leute dann gesagt, davon haben wir ja gar nichts gewusst. Glaube ich schon ein paar Jahre her, ich weiß das nicht so. Aber was würde jetzt passieren, wenn jetzt die, was sind es, 800, 900 Millionen User einfach sagen, ach komm, Facebook, das ist oldschool, das war mal vor ein paar Jahren aktuell. Jetzt gibt's da dieses ganz neue Social Media Tool mit dem Namen Beep. Und es ist jetzt viel cooler und Social oder so. Social von Vice, Microsoft, genau. Ist ja egal, wie das heißt. Und jetzt gehen die alle dorthin. Da gibt's eine Völkerwanderung. Gab's ja schon diverse Male. Genau, MySpace an, ja. Genau. Und wie heißt das deutsche Zeugs da? Das StudiVZ oder so. Genau, die waren ja auch über knapp ein Jahr und plötzlich waren die leer. Kann vorkommen. Also ich denke mal, das Geschäftsmodell so von gewissen anderen, zum Beispiel jetzt mal Google, von der Suche oder sowas, das ist eine Sache, das benutzen die Leute eigentlich und sind damit glücklich und das war's eigentlich und die wechseln wahrscheinlich eher selten. Aber so grundlegende Sachen wie Privacy, Facebook und solche Sachen, ich denke mal, wenn da was schief läuft, dann könnten sich da bestimmt eine größere Menge sagen, nö, das war's. Ja gut, aber den meisten Leuten geht's doch sowas von am Arsch vorbei. Genau. No? Und das andere ist ja, du plädierst ja immer für Bing, oder? Als Alternative. Ja, irgendwas, dass man die keine Konzentration hat. Genau. Nee, ich meine nur, Facebook ist ja Bing. Nein, es ist ganz einfach so, wenn du eine große Firma hast, ja, die alle Daten sammelt, dann musst du einfach gucken, dass du nicht alles einer Firma gibst, sondern wenn du schon irgendwie nicht drumrum kommst, dass du deine Sachen rausgibst, dass du es wenigstens möglichst breit verteilst. No? Sehr sinnvoll, ja. Weil allzu viel ist immer ungesund, egal von was. Deshalb teste ich von Zeit zu Zeit so ein Android-Smartphone. Dann darf ich nachher mit ruhigem Gewissen wieder zurück zu meinem iPhone. Ja, gut, okay. Kannst du mir da eventuell sagen, Android-Klingeltöne, kannst du da einfach ein MP3 reinschieben oder Ogg Vorbis oder was auch immer? Bis zu Ice Cream Sandwich ging das nicht. Ich sag dir jetzt gerade, ob es ab Ice Cream Sandwich ging. Weil das ist ja das, wo sich 2.2 ist ein dann gibt es sicherlich, glaube ich, ziemlich sicherlich nicht. Könnte sein, dass LG es unterstützt, aber das ist das, was sich immer die Android-Leute lustig gemacht haben über iOS, als es in Version 3, glaube ich, die Klingelton-Unterstützung bekam. Aha. Aber die meisten Android konnten bis zu 4.0 und meines hat wieder mal keinen Akku. Das zweite auch nicht. Das ist immer gut. Ich lade es mal. Ja, aber wie bekommt man da einen Klingelton rein, wäre die Frage gewesen. Aber ich bing es dann halt. Irgendwie muss es ja gehen. Wahrscheinlich mit, auf die SD-Karte kopieren, oder? Was routen? Du musst das Ding routen damit. Hä? Nein, also das kann hallo, ja wohl nicht nee, sein. Das ist ein Witz. Also, es gibt das konnte ja BlackBerry also bis schon Android, seit Ewigkeit. Aber eben, wie gesagt, beim iPhone haben sie sich lustig gemacht, weil als es das erst nach einem Weilchen konnte. Beim Android hatte ich bis jetzt keines in Gebrauch, dass es konnte, außer jetzt die 4, da habe ich es nicht mehr versucht, weil ich telefoniere selten über die mal schauen, ob es... Das konntest du ja mit den alten Nokias schon. Genau. Gut, das war das Erkennungs- oder das war die Verkaufsargument. Kann ich da auch Klingeltöne... Lautstärke, Telefonklingeln, vibrieren, Tastentöne, Begrüßungstöne, Telefonklingeln. Ob sich nochmal eine Firma traut, irgendwie zu sagen, ja, Hintergrundbilder, die können Sie jetzt nicht frei wechseln, die müssen Sie bei uns über den Store kaufen. Apple macht es vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Es ist die Frage, ob sich die User das noch gefallen lassen, weil bei den Klingeltönen war es ja so, man konnte nicht irgendwie drauf pochen, dass man sagt, also hört mal zu, bisher konnten wir hier einfach einen Soundfall dahinter klatschen und gut war, sondern das gab's halt vorher nicht und sie haben also gleich geschaltet und einen Daumen drauf gemacht, obwohl es technisch natürlich idiotisch ist. Ne? Sehr. Aber gut, es ist wieder ein Einnahmemarkt für die armen, notleidenden Musiker. Ja, oh. In Zeiten von Spotify sind doch die froh drum. Genau, da fand ich ja den Schweizer Bundesrat ziemlich cool. Habe ich letztens irgendwo gelesen, dass die sich da diese Urheberrechtsgeschichten angeguckt haben und haben gesagt, ja, liebe Musiker, tut uns leid, groß was machen können wir hier nicht. Gebt ein paar mehr Live-Konzerte, dann passt das schon. Ja. Was sagst, irgendwo realistisch ist, oder? Eigentlich, ja. Wenn du jetzt zu Hause Musik hörst, hörst du dann das auf dein Lieblingsdevice und nimmst du dann das Lieblingsdevice, sagen wir mal, von Wohnzimmer dann ins, was nicht, in die Küche mit und hörst du dann da Musik? Oder wie magst du das? Oder hast du eine Stereoanlage noch zu Hause stehen? Oder? Also ich höre eigentlich primär über meine Lieblingsdevices. Ja, das sind meine Studioboxen und die schleife ich nicht mit rum. Die bleiben aber da so stehen. Die können auch von diversen Quellen angesteuert werden. Das habe ich alles umschaltbar. Da bin ich vielleicht nicht die Referenz. Und ich habe noch eine Stereoanlage. Die kommt aber relativ selten zum Einsatz. Da höre ich dann meistens Radio. Ich hätte die technische Möglichkeit, das habe ich nämlich mal für einen Kunden ausklamüsert, so ziemlich meine iTunes-Library durchs ganze Haus zu streamen. Genau. So habe ich das dann auch im Kunden alles installiert, weil dem hat B&O gesagt, oh ja, klar, können wir, aber da verkaufen wir ihm am liebsten nochmal entweder für 5.000 Franken so einen Media-Extender oder am besten gleich eine neue Anlage. Und da habe ich ihm gesagt, also wenn ich vorbeikomme, ein iPod Touch, da könntest du auch ansonsten Spaß dran haben als Fernbedienung und dann nochmal 100 Franken und maximal 2 Stunden einrichten und das war's dann auch, ne? Dann läuft's perfekt, genau. Ja, und jetzt kann er halt seinen AirPod Express dort, wenn er dann irgendwie, was weiß ich, oben auf dem Dach eine Party hat, dann steckt dann halt dort ein und guckt, dass er Empfang hat und hängt dort die mobilen Boxen dran und hat lala. Funktioniert das, ja. Und dadurch, dass du es halt über ein iPod Touch steuern kannst und du kannst dann ja auch über das iTunes jemals sagen, spiel's mir nur hier ab oder spiel's mir hier und hier ab. Genau. Und so weiter. Ne? Also das ging schon vor ein paar Jahren. Genau, eben das ging früher über das alte und wenn du es updatest alles, dann ist, wurde es auf AirPlay upgedatet. Also dann funktioniert es über das AirPlay-System neu. Und wo ist der technische Unterschied? Frag mich nicht. Ich, also was ich weiß, ist, dass neu über AirPlay bei, wenn du zum Beispiel, ich habe eine Denon COL, die hat noch so ein Display und wenn ich einen Song abspiele, dann zeigt es da mir drauf noch den Titel, die Länge, wie lang das er noch läuft etc. Einfach so zusätzliche Informationen kannst du damit noch übertragen. Ja gut, du hast dann also im Stream noch Meta-Informationen drin, Halleluja, und wir haben es jetzt noch ein bisschen umbenannt. Wie heißt es, das so es schön im revolutionär. Film? Bei Dron im Film heißt es, dieses Jahr steht ein 12 auf der Box. Ja, und was kann jetzt dieses neue OS 12? Ja, es steht halt OS 12 drauf. Geil. Ja. Also man hat es einfach umbenannt. Also ich kenne es von meinen alten PowerBook-Zeiten. Da habe ich auch mit der AirPod Express zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her gestreamt und das hat eigentlich wunderprächtig funktioniert. Aber das war so meine Spiel- und Drangzeit, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich brauche es nicht, ehrlich gesagt. Es ist ein nettes Gadget, aber ich habe meistens das Device, was ich dann verwende, eigentlich direkt in der Hand und trage das dann in der Wohnung mit rum. Und ja. Das ist meistens irgendein Smartphone oder das wird dann das Smartphone streamt dann einfach mit einem Bluetooth-Dongle dann an die Stereoanlage. Aber ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Meine Boxen, die halt quer über die Wohnung verteilt sind, ob jetzt im Schlafzimmer oder eben die Denon-Anlage im Wohnzimmer und das hier im Büro, haben alle AirPlay und meist spiele ich nicht mehr von iTunes ab wie früher, sondern auch eben auf dem Smartphone, auf dem iPhone oder auf dem iPad und dann sage ich streamier hier und wenn ich den Raum wechsle, sage ich hier noch zusätzlich oder wechsle den Ton einfach darüber. So bin ich flexibel. Wenn ich aus dem Haus gehe, sage ich, mach's auf die Kopfhörer. Es wird immer einfacher und wird immer mehr abgelenkt oder wie heißt es so schön, oder? Durch die Einfachheit der Technologie muss man sich um nichts mehr so Kopf machen, oder? Früher musste es halt noch einen Walkman mitschleppen und einen Discman. Und heutzutage ist es halt in aktuellen Smartphones, egal ob es ein iPhone ist oder ein Android oder Windows, ist es halt da drin. Ja, schau, früher war das so, früher hast du eine oder zwei Kassetten da mitgenommen, also diese 90-Minuten-Kassetten mit 45 Minuten beidseitig und so zum Umdrehen und du musstest dich vorher dann beim Rausgehen, wenn du dann wirklich diesen Walkman dabei hattest, musst du dich wirklich dann noch entscheiden, welche Musiktitel nehme ich denn jetzt heute mit und heutzutage hast du ja auf deinen Teil da mit den 16, 32 Giga oder so, ist ja eigentlich alles drauf und ja, ist es irgendwie die Entscheidung. Wenn du noch einen guten, Datenplan hast, kannst du Spotify oder iTunes Match nutzen. Und streamst es dann, ja. Und streamst die ganze Welt, also alle Musik, die es gibt. Aber habt ihr eigentlich gesehen, Tom Scott, Welcome to Life? Ich glaube nicht. Ist das eine Dokumentation oder ein Film? Nee, das ist nur, wie soll man es beschreiben? Ja, kurzer Werbespot ist es nicht. Es ist so ein Kurzfilm, wie es in Zukunft nach dem Tode abgehen könnte. Ja, und? Ich habe das von Kollegen geschickt bekommen und sein einziger Kommentar war, die Stelle mit dem Copyright war schon irgendwie beunruhigend oder so. Und da ging es dann halt so nach dem Motto, bleiben Sie ruhig, Sie sind gerade gestorben, aber wir haben jetzt also so und so viele von Ihnen, Ihren Neuronen konnten wir einscannen. Hier geht's jetzt weiter, wählen Sie erstmal Ihren Datenplan aus. Ne? Also wir haben hier unser Premium-Angebot, unser werbegesponsertes und unseren Default-Plan. Da müssen Sie dann halt damit rechnen, dass ein paar Fähigkeiten wie Kreativität und so weiter, die sind jetzt halt nicht möglich. Und der Himmel ist halt Werbeeinblendung und Ihr Avatar wird dann halt, je nachdem, wer Sie gerade sponsert, ein bisschen abgeändert, aber ist schon okay. Und da kommt dann halt auch so die Sache, ja, also nach dem Antiterrorgesetz so und so sind gewisse von Ihren Charaktereigenschaften nicht erwünscht, die jetzt werden jetzt mal kurz deleted. Und dann kam halt dann noch die Copyright-Geschichte. Ja, sie haben jetzt so und so viele Copyright-geschützten Erinnerungen. Also entweder haben sie monatlich jetzt 18.000 Dollar oder wir müssen das jetzt leider löschen. Insufficient Funds Deleting. Nicht gut. Nicht. Da muss ich nicht fit sein. Eben, das ist andere Technologie. Was hat es jetzt mit Cloud zu tun? Gar nichts. Also die Cloud in der Cloud. Nee, also doch, das wird mit Cloud ziemlich viel zu tun haben in dem Sinne, dass die Cloud nur eine Chance haben wird, wenn die Upload-Streams entsprechend hoch sind. Hochgehen. Ah. Und die K-Cloud mit K? Mit der habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ich dachte, das sei ein Thema, das für dich extrem gut passt. Sind das die Jungs, die ihre eigene Cloud stricken, also die private? Nein. Cloud ist ein Dienst, wie erkläre ich das ganz einfach, der durchscannt dich, was du auf Facebook, Twitter, Google Plus und sonst noch so im Web treibst und schaut, wie viel Einfluss hast du auf deine dich folgenden Personen. Also wenn ich was tweete, wie viel Mal wird das retweetet? Und dann wieder retweetet. Und umso mehr, dass du Einfluss auf deine Follower hast, umso höher ist dein Cloud-Index. Der durchschnittliche Cloud-Index liegt zwischen 15 und 20. Und dann wird es immer schwieriger, nach oben zu kommen. Ich bin, keine Ahnung, wo bin ich? 57. Zu hoch. 57. Gut, aber kennst du noch das wunderbare Prinzip Management bei Objectives? Ja. Das heißt, wir sagen einem Manager, du kriegst deinen Bonus, wenn du Ziel A, B und C erreichst. Ja. Und der tigert dann los und setzt alles dran, sein Ziel A, B und C zu erreichen. Und was links und rechts davon liegt, das war dem auf einmal total scheißegal. Egal, genau. Wie viele Mitarbeiter da gekündigt haben, weil er nur noch Bockmist baut und so weiter. Dann viel Spaß, deinen Wert dort hochzuschrauben. Und können dir dann vorgeben, ich habe so einen hohen Wert, weil ich natürlich viel blocke und das wird auch einbezogen. Und dadurch gehen viele Dinge über mir, durch mich, durch meine Blogs auf Twitter und Facebook und das Ganze wird geliked und geretweetet. Und deshalb steigt natürlich mein Wert. Der Sinn dieser Cloud und dieses Schwanzvergleiches ist aber eigentlich, nehmen wir an, Firma Disney, die haben das auch schon gemacht, die haben einen neuen Film, Familienfilm. Dann schauen sie, wer in welcher Region in der USA ist, muss noch sagen, in diesem Cloud-Index kannst du noch andere Werten quasi sagen, der hat Einfluss in Themen wie Gadgets oder Familie oder Essen und so weiter. Und dann wirst du so in Sparten eingeteilt. Und dann geht eben Firma wie Disney her, sagt, wir haben einen neuen Kinder- und Familienfilm. Schauen wir, wer ist bei den Familien top. Und die laden wir 3 Wochen, bevor der Film in die Kinos kommt, laden wir die Leute ein. Die gehen schauen und nachher schreiben die über die ganzen Social Media, über die Blogs etc., schreiben die darüber. Bilden die Meinung zum Film. Und so Werbung zu machen. Für das super. Ist Cloud gedacht. Ja, aber es ist doch so, dass jeder dort möglichst einen hohen Wert haben will und wird sich angucken, wie kriege ich einen hohen Wert? Ich meine, genauso könnte ich dir sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Dienst, der heißt Shop und da kriegst du einen Wert und der beschreibt, wie geeignet du für deinen Job bist. Weil dann kann eine Firma, die jemanden sucht, kann dort gucken, wer in der Region für diesen Job geeignet wird. Ich finde diesen Cloud-Index, also er ist auf der einen Seite aus der technischen Sicht, rein technisch gesehen, ist er sehr spannend. Er ist aber auch sehr leicht manipulierbar, weil ich habe darüber gelesen, dass sich viele Leute sagen, ja, eigentlich weiß man gar nicht, wie der funktioniert. Wenn man ein bisschen, sage ich jetzt mal, beobachtet, wie der wächst und wann der wächst, kann man relativ schnell rausfinden, wo es dran liegt und kann den Wert manipulieren. Er wächst ganz schnell, wenn du deine ganzen Konten einbindest. An dem Tag, als ich Facebook da eingebaut habe, bin ich um 30 Punkte gestiegen. Das ist so. Ja, und kurzfristig ist es so, wenn ich es hinkriege, dass ganz viele Leute meine Tweets retweeten, logisch, aber damit du das hinkriegst, musst du auch schlauen Output generieren. Ja, ja, und das ist nicht, das ist logisch. Ja, das ist logisch. Ja, aber eben, aber du kannst das ja alles faken. Du kannst ja irgendwelche anderen Leute haben, die Twitter-Accounts, also die dann deine eigenen Twitter-Accounts sind und die retweeten das und so weiter. Also das kannst du irgendwie schon alles selber faken. Aber was ich schlimm finde, ist, dass dann da Vergleiche passieren, dass die Leute sagen, ja, aber der ist jetzt in dem Bereich ganz schlecht, obwohl der guten Content hat. Warum ist er denn so schlecht? Ist irgendwie komisch und dann werden Leute bewertet. Also abgesehen davon kannst du Cloud, hast du eine Opt-out-Option. Du kannst dich sagen, ich möchte mit dem Tool nichts zu tun haben und dann kann keiner deinen Wert sehen und es wird auch nicht mehr gemessen. Weil auf der anderen Seite ist es ja gerade so, dass also das eine Firma sein wird, die ziemlich viel Daten über dich sammelt. Weil die möchten dich ja erstmal näher kennenlernen, damit sie dich bewerten können. Und die machen dann genau das, wovor man ja eigentlich bei Google und Co. Angst hat. Da guckt einer nach deinen ganzen Artefakten, die du im Internet hast, und bilden daraus eine Meinung. Deshalb meinte ich ja, es ist sehr interessant für dich und für Thorsten. So. Ich finde das ein bisschen kritisch, weil ich meine, man soll sich irgendwo... Ich meine, eine Maschine bewertet dich im Prinzip, ne? Ja, kann man genau sagen. Genau. Ja. Und deshalb finde ich es ja lustig, dass Facebook angegriffen wird. Die nehmen ja nur etwas auf und das ist Facebook. Gut, das ist viel, aber die nehmen Facebook auf. Cloud macht es ja übergreifend über die ganzen Dinge. Und das Lustige ist ja, obwohl es den Dienst schon mehr als ein Jahr gibt, hat der nicht wirklich über die Blogger und Social Media Leute hinausgeschafft. Also die Leute kennen das gar nicht. Ja, ich weiß aber, dass Firmen, unter anderem auch mich schon, dadurch akquiriert haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Cloud nur auf die öffentlichen Inhalte zugreifen kann und Facebook sagt, wir haben auf alles Zugriff, weil es ist auf unseren Servern. Genau. Und wenn wir etwas nicht veröffentlichen dürfen, dann haben wir hier gerade was geändert und haben es trotzdem veröffentlicht. Ups, ist uns doch egal. Also das ist schon mal noch eine andere Qualität. Spannend ist ja, du gibst ja Cloud aber die Berechtigung, dass sie auf quasi fast alles bei Facebook Zugriff haben. Ja, gut, aber. Und ich weiß nicht, wie stark da manchmal etwas durchgeht, weil da gibt's immer wieder solche Löcher, wo dann plötzlich mal die privaten Bilder und so online sind. Solche Dinge gibt's immer wieder. Und vielleicht holen die sich dann mal so rutschweise ganz viele Infos ab. Also ich sage immer, wer auf Facebook ist und sagt, ja, aber ich habe doch das und das privat eingestellt, sage ich, ist doch völliger Blödsinn, was die Person sagt. Die Daten, die du dort veröffentlichst, liegen auf einem anderen Server, den du nicht kontrollieren kannst. Und was die Leute mit deinen Daten machen, weißt du nicht. Du kannst doch da einstellen, was du willst. Was die damit wirklich machen, weißt du nicht. Eben, deshalb mache ich ja immer und alles öffentlich. Weil das ist konsequent. Ja. Eben, du hast in Facebook quasi keinen privaten Daten, die du quasi anderen Leuten vor. Nur mit Familie oder so teilen. Nee, das habe ich ja, glaube ich, schon mal hier am Tisch erzählt. Weil da muss nur irgendwie, das passiert ja auch ständig, dass die ganzen, da etwas angepasst wird und wenn ich ein Fotoalbum drin hätte, Chef ist ein Arsch und da immer wieder Fotos von ihm mache, wo er komisch dasteht oder irgendetwas und plötzlich das online ist, weil Facebook irgendwas verstellt hat, dann wäre das online. Und so blöd bin ich nicht, deshalb ist jedes meiner Fotos und jedes meiner Statusmeldungen, die ich da reinschreibe, gut überlegt und kann ein jeder lesen. Ich glaube, ich habe es nach außen, nach nicht Facebook, habe ich es mal zugemacht. Mhm. Aber meine Freunde sehen immer alles. Aber das ist quasi 0,0001% aller User, die so denken wie du. Der Rest denkt ganz anders. Plus, es ist natürlich die Meinung, der Nebeneffekt, dass du natürlich Facebook jede Menge Informationen über dich implizit freigibst. Ne? Mhm. Also, wo bist du gerade? Was guckst du dir gerade im Web an und so weiter? Das sind die ganzen Informationen, wo die User eigentlich gar nicht checken, dass also gerade auch bei Google, es wird alles überwacht. Ne? Es ist ja wie die ganzen, eben, wir hatten es ja vorher schon, Facebook hat den Pass. Das ist das, was die Regierungen schon lange wollten. quasi einen weltweiten Pass und den hat Facebook. Ich meine, ich kann mich in fast jeden Online-Dienst, kann ich mich und auch in vielen Foren, Blogs, kann ich mich mit Facebook anmelden. Ja, ich habe so eine... Ist im Prinzip das, was Microsoft ganz nonchalant einfach Passport genannt hat. Microsoft Passport. Passport. So. Genau. Und ich habe jetzt so eine von Runtastic so ein Pulsmesser bekommen und eine Uhr. Und mit der kann ich in der iOS-App drin oder in der Android-App meine Schritte zählen lassen und wie viel ich springe, spaziere, Velo fahre, alles Mögliche. Das Ganze kann ich, damit ich mich wieder Schwanzlängenvergleich mit meinen Freunden messen kann, kann ich das über Facebook connecten. Dann irgendwann geht man meine Krankenkasse und kauft da bei Facebook ein und dann haben sie ein paar Daten. Nee, das ist dann ganz einfach so, dass die Krankenkasse dir dann sagt, Entschuldigung, in den Nutzungsbestimmungen, die Sie ja sicherlich gelesen haben, steht drin, dass Sie sich ausreichend bewegen müssen. Wir haben hier Daten von Ihnen, die belegen, dass Sie sich nicht ausreichend bewegt haben. Von daher stellen wir jetzt sämtliche Zahlungen ein. Tschüss. Genau, Zusatzleistung XY wird gekürzt. Sie haben die AGB nicht richtig durchgelesen und befolgt. Ja, so in der Richtung. No. Ja, ist doch eben, denn du musst also quasi zum Datenverweigerer werden. Nee, also ist es dann so, ob du jetzt diesen Pulsmesser einfach nur in der Ecke hast liegen lassen und nicht dauernd umhattest oder ob du dich tatsächlich zu wenig bewegt hast, das spielt dann ja keine Rolle mehr. Das ist dann egal, dann ja, ist dein Fehler. Aber ich meine, wenn du das dann mal so weit extrapolierst, möchtest du in einer Welt leben, wo du unter solchen Zwängen die ganze Zeit stehst und auf alles achten musst, damit dich irgendeine andere Firma nicht abzocken kann? Also in so einer Welt möchte man doch eigentlich nicht leben, oder? Ich meine, es ist doch jetzt schon so, Kleingedrucktes hier, Kleingedrucktes dort, klicken Sie hier, klicken Sie dort, klicken Sie da. Oh, falscher Wert angeklickt, jetzt kriegen wir Geld von Ihnen. Ich meine, es wird doch immer perverser. Und wenn das jetzt über solche Devices auch noch, ich sag jetzt mal, in wirklich handgreifliche Sachen außerhalb der virtuellen Welt mit reinspielt, es bringt doch keinen Spaß mehr. Ach, das geht noch besser. Ich meine, in Zukunft kommt ja dann der Barcode, der jedem Mensch aufgestempelt wird. Und dann brauchst du das Device, dann spielt es ja keine Rolle, ob du es vergisst oder nicht. Dann merkt er wenigstens, dass du dich bewegst, weil überall irgendwelche Kameras sind, die den Barcode abscannen. Oder? Ja gut, aber sobald Merkel den auf der Stirn hat, kann sie sagen, dass ich den auch haben soll. Vorher nicht. Fertig. Okay. Aber das wird sie ja nicht machen. Ne? Vielleicht wird sie dann wieder lachen, weil da irgendwas zusammengezogen wird beim Eintätowieren. Eben, es ist so wie dieses, was war das, in den 60er Jahren oder 70er Jahren gab es diesen Schwarz-Weiß-Film mit diesem Karussell oder so, wo die Leute dann auch dann nach einem gewissen Alter dann auch in dieses Karussell geführt worden sind und die wurden dann auch umgebracht. Dann weil, auf die Insel durften, ja. Ja, ja. Okay, das ist dann die neue Variante, ja genau. Da gab es ein paar in der Richtung. Und habt ihr schon mitbekommen, die Erde ist so ein bisschen überbevölkert? Schon wieder? Indien? Ja, allgemein. Ich meine, gerade in den industriellen Ländern werden viel zu viele Ressourcen verbraucht und von daher wird auch viel zu viel Umweltverschmutzung gemacht. Wir wollen doch einen Tsunami. Ja. Was glaubst du, warum passieren solche Dinge immer wieder? Naturkatastrophen. Es räumt da schon irgendjemand wieder auf. Auch wenn es makaber klingt, aber... Du meinst, ja, also sagen wir mal so, wenn ich Erdöl exportieren würde, also ich würde auch so eine Atomkatastrophe ziemlich cool finden, weil dann ist die Alternative einfach weg und ich kann meine Preise weiterhin hochschrauben. Zu jedem Feiertag wieder ein bisschen nach oben schrauben. Kannst du eigentlich einen Tsunami künstlich erzeugen? Ich habe jetzt nichts gesagt, aber... Nee, weil ich habe, wie ich im Zug gefahren bin, gestern war das, glaube ich, habe ich gesehen, hat die Post, macht jetzt Werbung, dass ihre Schweizer Briefe jetzt zu 100% CO2-konform sind. Dann frage ich mich doch eigentlich, mit was dann im Prinzip die Post ausgetragen wird. Also die Autos werden sicherlich keine Elektroautos sein und... Elektrotöffli haben sie. Ja, aber der Transport und das Briefpapier, die Lastwagen und Lastwagen und so weiter. Also es kann mir kein Mensch erzählen, dass irgendeine Firma es schafft, ihr ganzes, sag ich mal, System auf CO2-neutral zu setzen. Das ist doch technisch unmöglich. Da gibt's doch irgend so einen Wert, den du nicht übersteigen darfst pro Anzahl Mitarbeiter und Größe der Firma. Und wenn du da drunter bist, dann bist du klimaneutral irgendwie. Ich sag nur, das ist so ein Schwachfug. Also, der Rest kannst du mit Zertifikaten hinzukaufen. Ablassbriefe. Nee, wie heißen genau. die? Es gibt doch die, ja. heißt es Ablassbrief? Ja, ja. Nein, so hieß es früher bei der katholischen Kirche, aber das Prinzip eben. Ist das gleiche. Eben, aber es gibt ja die Umweltzertifikate, das ist ja die Schweiz ganz groß, da gibt es zwei große Firmen hier. Oh, da gab es ja letztens einen großen Skandal, dass sie in Zürich im Straßenbau chinesische Granitsteine verwendet haben. Oh, böse. Oh. Und da war jetzt CO2, war da nichts konform, oder? Ja, wer weiß. Also da wurde dann gesagt, ja, die sind aber viel billiger als die aus Italien. Die wurden halt hier angepflanzt. Ja. Wie war das? Da habe ich vor kurzem auch eine Schweizer Schokolade gesehen. Da stand Swiss Made drauf. Und die wurde dann doch tatsächlich in Deutschland hergestellt. Also Made in Germany. Und die Bestandteile der Schokolade waren dann aus Kolumbien oder sonst irgendwie. Ich frage mich, was bedeutet eigentlich Swissmade? Heißt es, das Teil muss nur in der Endmontage, also quasi das Aluminiumpapier, muss dann nur noch umwickelt werden? Das ist dann Swissmade? Oder wie muss man das verstehen? Gibt's ja diverse Hersteller, die nur noch hier verpacken und dass es dann Swissmade ist. Aber das ist doch eine Verarschung. Das ist doch der allgemeine Trend. Ich meine, ich sitze hier auf einem Stuhl, da war ein echt Lederzeichen dran. Und dieses Leder hat sich dann irgendwann mal angefangen aufzulösen. Und dann habe ich mal nachgelesen, ich meine, echtes Leder ist zu kleinen Partikeln geschreddert worden und wurde dann auf Stoff aufgebracht. Obermaterial. Das ist echtes Leder. Also da muss schon echtes Leder draufstehen. Damit das also auch wirklich das ist, wo du eigentlich bei, hallo, das ist ein Lederstuhl, dran denkst. Genauso ist es doch bei den Ärzten auch. Ich meine, ich habe jetzt gelernt, es gibt Ärzte, es gibt Ärzte mit einer Sprechstunde, es gibt Ärzte mit einer offenen Sprechstunde, aber wenn du vorher nicht anrufst, wirst du wieder nach Hause geschickt. Ganz genau. Das ist also und die so ähnlich wie das echte Leder. Ne? Also ist die 10 Euro... Praxisgebühr musst du dennoch zahlen. Ach, keine Ahnung. Nö. Also, aber es gibt ja eigentlich dann echte Viren und echte Plattformen, die keine Viren haben, wo andere dann quasi richtig quasi böse sind, dass die keinen Virenscanner haben, oder? Das war wie bei kleinen Kindern, eine Trotzreaktion, oder? Wenn auf iOS kein Virenscanner kommt, dann geht das unter. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass böse Zungen behaupten, dass diejenigen Leute, die Viren in die Welt setzen, eine gewisse Schnittmenge mit den Leuten haben, die Virenscanner verkaufen. Er hat ja auch gesagt in einem Interview, er sei ganz sicher, dass da nächstens was kommt. Der Satz, der fand ich einfach, ja, selber programmiert. So muss man es machen. Ja, aber, aber ganz lustig ist ja, der Typ oder besser gesagt, die Firma, die war ja vor kurzem bei Apple eingeladen, ein ganzer Teil der Entwicklergesellschaft von denen, und die haben da drin gesprochen, wie man das iOS sicherer machen kann. Mhm. Und danach sind sie gegangen und haben gesagt, dass das Ding wirklich im Vergleich zu Android und anderen sehr, sehr sicherer sei, da es geschlossen ist. Und kurz darüber ab, hat er wahrscheinlich den Auftrag doch irgendwie nicht bekommen, geht er und erzählt irgendwie, dass die nächstens untergehen, weil es da keinen Virenscanner gibt. Und kurz später korrigiert er sich, sie werden in den nächsten paar Jahren 10% an Android verlieren. Das werden sie sowieso. Ich meine, Android ist ja einfach überall drauf. Aber er hat ja auch gesagt, dass Android viel sicherer jetzt ist als iOS, oder habe ich mich da verlesen? Hat er gesagt, aber im Interview davor hat er haben sie geschrieben, dass das eben genau umgekehrt ist, da es geschlossen ist. Fähnchen im Wind, Fähnchen im Wind. Wie gesagt, selber programmieren, dann wird es klappen.